Zum 71. Jahrestag der Befreiung Koreas besuchten Cho Il-min, Vertreter der Zweigstelle Pyongyang der antiimperialistischen Nationalen Demokratischen Front Südkoreas, und seine Mitarbeiter am 11. August den Triumphbogen.